Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tour Nord, September 2010. Hallo, herzlich willkommen zu Omega Tau. Das ist die letzte Ausgabe der Omega Tour Nord. Hat sich jetzt doch noch eine Weile hingezogen, aus verschiedensten Gründen, aber jetzt sind wir tatsächlich fertig. In dieser Episode geht es um die Öl- und Gaskavernen in Ezel. Hintergrund ist, dass dort Öl und Gas in Salzstöcken gespeichert wird, in Kavernen, die in Salzstöcke reingebaut sind. Und wir unterhalten uns mit Hans-Joachim Schweinsberg von der IVG Caverns GmbH über Geologie, über die Erstellung, um den Kavernenerstellungsprozess und natürlich Befüllung, Entleerung und alles, was damit zusammenhängt. In dieser Episode geht es natürlich mittelbar um Energie und Energieversorgung. In gewisser Weise ging es auch kürzlich in der Episode zu Kernkraftwerken schon um Energie. Wir haben vor, in nächster Zeit mehr Episoden zu diesem Thema zu machen. Wir haben Dinge angeleiert Richtung Stromversorgung, Richtung Gasversorgung, Richtung Kohle und Kraftwerke und Bergbau. Das wird allerdings noch eine ganze Weile dauern. Einige der Termine haben wir erst im Herbst. Also nur so als Hinweis, das Thema wird man noch öfter aufgreifen. Aber will dem jetzt nicht zu weit vorgreifen. Jetzt betrachten wir erstmal das aktuell Vorliegende und wie üblich starten wir damit, dass sich unser Gast vorstellt. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Joachim Schweinsberg. Ich bin von meiner Ausbildung her Geologe und bin seit 21 Jahren hier bei der IVG Caverns GmbH auf der Kavernanlage Ezel tätig. Ich bin Ende der 80er Jahre hier zur IVG gekommen im Zusammenhang mit einem Umrüstprojekt und habe in den letzten 20 Jahren hier die Projektentwicklung und die Kavernenentwicklung betreuen können. Das war damals schon ein spannendes Projekt, weil in dieser Zeit die ersten Ölkavernen auf Gas umgerüstet wurden. Und im Nachfolgenden hat IVG noch weitere 7 Ölkavernen gebaut, sodass wir Ende des Jahrhunderts insgesamt 40 Kavernen hier am Standort hatten. Das heißt also, Ölkavernen gab es schon länger und die Umrüstung auf Gas hat auch was damit zu tun, dass Gas für die Energieversorgung in Deutschland immer wichtiger wird einfach dann. Ja, am Anfang, wie gesagt, war das ja eine Anlage des Bundes, die 1971 hier gegründet wurde. Das Projekt begann im Frühjahr 71. Es wurden ursprünglich 33 Kavernen gebohrt mit sehr viel Einsatz von insgesamt bis zu 5 Bohranlagen. Und ab 92 bis 95 fand hier ein intensiver Sohlbetrieb statt, sodass also am Ende dieses Sohlprozesses dann 33 Kavernen entstanden waren, die ursprünglich für Öl, für die Ölspeicherung genutzt wurden. Hier haben wir im Nachhinein bemerkt, dass die Datums natürlich falsch waren. Zwischen 72 und 75 war Bohrbetrieb, danach Sohlbetrieb und 78 waren dann die 33 Kavernen einsatzbereit. Also die Anlage ist konzipiert worden vom Bund zur Unterbringung der strategischen Erdölreserve. Insgesamt 10 Millionen Kubikmeter Öl. Und der Bund hat seinerzeit allerdings diese Kapazität nicht voll ausgeschöpft, sodass insgesamt nur 7,3 Millionen Kubikmeter eingelagert wurden. Kann man das irgendwie in ein Verhältnis setzen? Wie lange reicht es in Deutschland oder wie viele Öltanker sind es? Ich kann mir unter der Zahl nichts vorstellen. Öltanker, ja, wenn man das auf eine Kaverne bezieht, erstmal runterbrechen. Die Kavernen haben durchschnittliche Fassungsvermögen von 500.000 Kubikmetern. Das entspricht also einer Kapazität von 2 Supertankern. Und damit kann man Deutschlands Ölbedarf ganz grob wie lang betreiben? Sind es Tage, Wochen, Monate? Ganz grobe Hausnummer. Das ist natürlich eine Frage der Raffination letztendlich. Ach so, klar, das ist ja Rohöl. Ja. Das geht in die Produktion, ja, in die Raffinerie. Aus dem Rohöl werden dann Produkte hergestellt, Benzin, Kraftstoffe für Fahrzeuge und Flugzeuge. Und man kann natürlich diesen Verbrauch beziehen auf die gesetzliche Grundlage. Die gesetzliche Grundlage sieht ja vor, eine 90-Tage-Reserve anzulegen. Okay. Also insofern bezieht sich die Kapazität auf diese 90-Tage-Reserve, wobei das nicht die gesamte Kapazität dieser Anlage ist, sondern die Bevorratung, die früher der Bund betrieben hat, umfasst ja die gesamte Lagerhaltung. Mhm. Das heißt, nicht nur Rohöl, sondern auch Produkte in oberirdischen Tanks. Ah. Sodass man also diese 90 Tage nicht nur auf diese Anlage beziehen kann. Okay. Das war eben auch meine Vorstellung, als ich mir früher mal den Begriff da diese strategische Ölreserve gehört habe, dass das eben tatsächlich schwerpunktmäßig oberirdisch passiert, war mir nicht klar, dass es da diese unterirdischen Vorrichtungen auch gibt. Und jetzt eben die Trennung zwischen, ist tatsächlich alles Rohöl unterirdisch und die veredelten Dinge oberirdisch oder wird da auch oberirdisch Rohöl gelagert? Es wird Rohöl auch oberirdisch gelagert in Tanks, zum Beispiel hier auch bei der NWO in Wilhelmshaven. Ah, die ja, haben wir schon gesehen, die genau, Tanks. Das ist, genau, das ist ein Umschlagplatz für Rohöl. Wir haben ja in Wilhelmshaven einen Tiefwasserhafen für den Rohölumschlag. Das heißt, das Öl, was über Schiff hier nach Deutschland kommt, gelangt erst zunächst einmal nach Wilhelmshaven, geht in die Tanks und von den Tanks geht das Rohöl dann entweder hier in die Kavernanlage zur Langzeitlagerung oder es wird direkt den Raffinerien zugeführt über zwei Pipelines. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann weiter ins Inhaltliche abdriften. Die IVG, die Aufgabe der IVG ist, die besitzt die Kavernen und erschließt neue und baut neue. Also die werden wahrscheinlich nicht selber bohren, aber als Projektträger, richtig? Ja, jetzt kommen wir praktisch auf die Aufgabe der IVG. Der IVG-Konzern ist ja vom Grunde her eine Immobiliengesellschaft, eine börsennotierte Immobiliengesellschaft. Und zum Grundbestand der IVG hat immer diese Kavernanlage gehört. Mhm. Aber ursprünglich war IVG der Betreiber dieser Anlage im Auftrag des Bundes. Und seit 2005 sind wir auch Eigentümer dieser Anlage, weil sich der Bund aus der Erdölbevorratung zurückgezogen hat. Er hat diese Aufgabe dem Erdölbevorratungsverband in Hamburg übergeben, der diese 90-Tage-Reserve, diese gesetzlich vorgeschriebene 90-Tage-Reserve verwaltet. Mhm. Und wir sind in diesem Zusammenhang jetzt der Lagerist. Also um auf die Frage zurückzukommen, IVG baut und betreibt die Kavernen hier in Ezel und vermietet den Hohlraum an Kunden. Das heißt, das Öl, das hier drin ist und das Gas, wir kommen später natürlich noch auf die Details, gehört nicht Ihnen und auch nicht dem Bund, sondern unseren Kunden, das können deutsche oder europäische Erdölbevorratungsverbände sein oder, wie gesagt, den Kunden aus der Gaswirtschaft, also großen deutschen und europäischen Gasversorgungsunternehmen, die hier die Kavernen mieten, um ihre Bevorratung zu organisieren bzw. Zwischenlagerung zu betreiben, um den saisonalen Bedarf abzudecken. Das heißt, diese Verbände haben dann wahrscheinlich einen Vertrag mit dem Bund. Aber ich meine, wenn der Bund vorschreibt, dass es diese 90 Tage geben muss, wie stellt der Bund dann sicher, dass irgendjemand dieses Öl irgendwo lagert? Ja, also der EBV, Erdölbevorratungsverband in Hamburg, ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und diese Körperschaft unterliegt natürlich der deutschen Gesetzgebung und insofern hat der EBV den Auftrag übernommen, den gesetzlichen Auftrag, diese 90 Tage strategische Reserve vorzuhalten im Erdöl. Für Erdgas gibt es keine strategische Bevorratung. Ja. Interessant. Gut, dann können wir jetzt vielleicht mal noch, um sozusagen den Kreis zu schließen, wir werden ja nachher noch ausführlich über die Kavernen an sich reden, nochmal kurz drüber reden, wo das Öl herkommt und wo es hingeht. Wir haben schon gesagt, das kommt vom Hafen in Wilhelmshaven über die Tanker. Ölpipelines nach Deutschland, gibt es das auch oder gibt es da nur Gas? Von der Gaspipeline nach Russland, da weiß ja gerade jeder Bescheid. Gibt es Ölpipelines hier auch in der Gegend? Es gibt von der NWO zwei Pipelines. NWO ist die? Nordwestölleitungsgesellschaft. Ah ja. Und diese Gesellschaft betreibt in Wilhelmshaven das Tanklager. Sie ist also Übernahmestelle für das Rohöl, was per Schiff nach Deutschland kommt. Und die NWO betreibt, wie gesagt, eine Pipeline nach Hamburg zu der dortigen Raffinerie und eine Pipeline, die ins Ruhrgebiet führt. Und auf dieser Strecke sind also mehrere Raffinerien an diese Leitung angeschlossen. Das heißt also quasi der Weg von Wilhelmshaven weg nach ins Innere Deutschlands. Ja. Das geht über Pipelines, richtig, über zwei. Ja. Die Pipelines gehen aber nicht von ihren Kavernen weg, sondern direkt von Wilhelmshaven. Oder? Von Wilhelmshaven. Es gibt also eine Pipeline-Verbindung, 44 Zoll, 110 Zentimeter, die von Wilhelmshaven, von dem Tanklager hier nach Ezel führt. Okay, das heißt, wenn Sie aus Ihrer Reserve was in das Netz einspeisen wollen, also Netz in die Pipelines, dann geht es quasi wieder über Wilhelmshaven. Geht es wieder zurück nach Wilhelmshaven, Und aber nochmal, für den Rheinweg, also das Öl, das nach Deutschland kommt, das kommt vollständig per Tanker. Es gibt auch Ölpipelines aus anderen Ländern, aus Russland und so weiter, aber die gehen dann von Süddeutschland oder von östlichen Deutschland dann nach Deutschland rein. Aber die große, der einzige Tiefwasserhafen ist hier in Wilhelmshaven. Ja. Alles, was per Schiff kommt, kommt also nach Wilhelmshaven und in das Tanklager und wird dann verteilt. Das heißt, Tanker haben demnach einen größeren Tiefgang als typische Containerschiffe und können deshalb eben auch vielleicht nicht nach Hamburg reinfahren. So ist es. Okay. Okay, Und Gas. Gas weiß ich, es gibt auch Gastanker, das heißt, es kommt zumindest auch per Schiff? Nein, bei Gas ist es so, dass wir hier kein Flüssiggas-Terminal haben in Wilhelmshaven. Ah, ja. Das ist auch mal angedacht gewesen, auch Flüssiggas nach Wilhelmshaven zu bringen, nach Deutschland. Aber diese Möglichkeiten haben wir nicht. Da gibt es an anderen Stellen entsprechende Anlandepunkte, zum Beispiel in Rotterdam. Mhm. Da gibt es einen LNG-Terminal für Schiffe. Liquid Natural Gas. Richtig, ja, okay. Genau. Mhm. Und das heißt also, das Gas, was hier reinkommt, kommt per Pipeline? Kommt alles per Pipeline, hier nach Norddeutschland im Wesentlichen. Wie gesagt, die Ostsee-Pipeline wird dann in Mecklenburg-Vorpommern anlanden und die Landverbindung wird dann quer durch Mecklenburg-Vorpommern über Niedersachsen dann Richtung Holland gehen. Das ist so die angedachte Routenführung. Aber wie gesagt, die Pipeline wird erst im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Was bislang existiert, ist ein Netz von Pipeline-Systemen, wo wir hier in Ezel im Wesentlichen an das norwegische Pipeline-Netz angeschlossen sind, über die Nordpipe und die beiden Europipes, die aus den norwegischen Gasfeldern hier nach Norddeutschland geführt werden. Die Nordpipe endet in Emden und zwischen Emden und Ezel gibt es die Emden-Ezel-Pipeline, sinnfälligerweise. Und die Europipe oder die beiden Europipes, die landen in Dornum an die Küste. Von Dornum führt die Netra dann hier nach Ezel und von Ezel gehen dann auch wieder Pipelines weg. Mhm. Wesentlich ist es die Netra auch wieder, die dann in das südoldenburgische Gebiet führt und von dort aus dann vernetzt wird mit dem überregionalen Pipeline-Netz, Gas-Pipeline-Netz. Und was wir zurzeit noch bauen, VIA heißt IVG mit einem Konsortium zusammen, ist die Bunde-Ezel-Pipeline, eine ganz neue Pipeline, die im Frühjahr des nächsten Jahres fertiggestellt sein wird. Und die verbindet dann Ezel mit einem anderen Gasknotenpunkt an der holländischen Grenze in Bunde. Mhm, okay. Also üblicherweise werden die Gaspipelines immer mit den Knotenpunkten benannt. Ja. Bunde Ezel und Emden Ezel. Ja. Sind Pipelines, wenn sie über Land gehen, typischerweise ober- oder unterirdisch? Immer unterirdisch. Immer unterirdisch. Ja. Sie werden unterirdisch verlegt, so in einer Tiefe von rund 2 Meter unter Gelände. Mhm, okay. Plus minus. Einfach aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, ja. Die Wartung wird damit natürlich schwieriger. Aber wird schwieriger, aber das Gas ist ja nicht korrosiv. Ah, und ja. Es ist ja ein trockenes Erdgas, also CH4, Methan, das also keine korrosiven Bestandteile enthält. Nichtsdestotrotz, von außen kann auch Korrosion wirken. Klar. Auf die Pipeline. Die Pipelines sind mit Bitumen ummantelt, sodass eine Außenkorrosion nicht stattfindet. Die Pipelines werden auch regelmäßig überprüft. Von innen dann? Von innen mit Druckproben, dass also da die Dichtheit nachgewiesen wird und in regelmäßigen Abständen können diese Pipelines dann auch mit sogenannten intelligenten Molchen befahren werden. Das heißt also, es sind Stopfen, die man durch diese Pipeline fährt in Anführungsstrichen, sie werden gedrückt. Mit dem Gasstrom werden sie also durch die Pipeline gedrückt. Und diese Molche haben eine entsprechende Elektronik, die dann Korrosion, Risse, Beschädigungen und so weiter feststellen kann. Und im schlimmsten Fall muss man dann eben mal aufgraben. Und so ist es. Also sollten tatsächlich Anomalien, wie das immer so schön heißt, das sind also Besonderheiten, das muss ja nicht gleich eine Schadstelle sein, ein Leck oder sowas, sondern sobald Anomalien erkannt werden, wird diese Stelle freigelegt, also ausgeschachtet und man untersucht dann diese Schadstelle. Das heißt also auch, die Pipelines gehen dann eben auch nicht unter der Autobahn durch, idealerweise. Also natürlich, führen sie auch durch Auto und Autobahn. Natürlich, aber also das Ziel ist, die so zu verlegen, dass man relativ einfach ein Loch graben kann. Richtig, genau. Ja, ja. Quer zur Autobahn. Aber quer zur Autobahn. Okay, ich denke, damit haben wir so den generellen Überbau so ein bisschen definiert. Vielleicht noch kurz zum Stand hier. Wir haben hier gerade, wo wir hier ins Büro reingekommen sind, an der Wand diese Pläne gesehen und ich zumindest war etwas erstaunt über die Anzahl der Kreise auf diesem Ding, wobei jeder Kreis eine Kaverne in unterschiedlichen Fertigstellungsgraden oder Planungsstadien beschreibt und es sind viele, Sie haben ja vorhin schon eine Zahl genannt, irgendwie ein paar und 30. Ja, also wie gesagt, von der Abfolge her ursprünglich unter den Zeiten des, als der Bund hier noch Eigentümer der Anlage waren es ursprünglich 33 Kavernen für die Ölspeicherung. Und ab 1989 begann hier ein Umrüstprojekt, in dem 9 Ölkavernen auf Gas umgerüstet wurden. Dieses Projekt steht im Zusammenhang mit einem Vertrag, der mit der Firma Statoil, großen norwegischen Gaskonzern, abgeschlossen wurde. Die Statoil hatte Lieferverträge mit der Bundesrepublik abgeschlossen und diese Lieferverträge sollten abgesichert sein durch einen Pufferspeicher. Mhm. für den Fall, dass also in den norwegischen Gasfeldern mal eine Produktionsunterbrechung auftreten sollte, wollte Statoil also hier einen Gaspuffer haben. Dieser Gaspuffer wurde dann angelegt, indem man diese neuen Ölkavernen auf Gas umgerüstet hat. Diese Umrüstung hat etwa 3 bis 4 Jahre gedauert. Mhm. In der Zwischenzeit wurde dann eine oberirdische Gasprozessanlage errichtet. Und seit 1993 findet hier eben auch in Ezel eine Gaslagerung statt. Es ist interessant, dass das für das Öl quasi gesetzlich vorgeschrieben ist, eine bestimmte Menge vorzuhalten, strategische Reserve, wie es immer so schön heißt, wohingegen beim Gas der Hersteller sagt, bei uns könnte es mal einen kleinen Stock geben, wir müssen mal die Anlagen putzen, also speichert euch doch mal ein bisschen was. Also daran merkt man vielleicht auch, dass Deutschland vielleicht aus politischer Sicht mehr Vertrauen in die Stetigkeit der Gaslieferung als in die Stetigkeit der Öllieferungen hat. Ja, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass Gas einen anderen Verwendungszweck hat als Rohöl. Rohöl wird ja für sehr viele Produkte verwendet. Kraftstoffe ist natürlich der Hauptanteil. Bös formuliert wären es auch Panzerkraftstoffe im Notfall. Ich meine, das hat ja zumindest historisch. Natürlich, historisch hat das eine Bedeutung. Ja. Anfang der 70er Jahre hatten wir ja noch im Grunde den Zustand eines Kalten Krieges. Ja. Das Ganze ist ja dann erst durch entsprechende politische Veränderungen, auch durch die Wiedervereinigung, hat sich das Ganze ja entspannt. Aber damals hatte man noch Besorgnis wegen eines Kalten Krieges und der andere Grund war natürlich Versorgungssicherheit für die Industrie und die Bevölkerung, um eben im Falle einer Unterbrechung des Öllieferstroms zumindest vorübergehend eine Versorgungsmöglichkeit zu haben. Ja. Die Herstellung von Kraftstoffen für Fahrzeuge, für die Industrie, natürlich auch für den Verkehr, aber eben auch für militärische Zwecke. Das ist so. Klar. Mhm. Sie haben gesagt, 33 Kavernen Öl, davon jetzt 7? 9 ja, Gas? Ich will die historische Entwicklung mal eben fortführen. Ja, genau. Die 33 Kavernen wurden dann später durch die IVG um 7 Kavernen ergänzt, 7 Ölkavernen. Das hängt einfach damit zusammen, dass IVG hier Betreiber war am Standort und über eine Nachfrage, die am Rohölmarkt da war, Verträge geschlossen hat mit dem EBV, also mit Bevorratungsverbänden in Deutschland, aber auch mit einer entsprechenden Organisation in Holland. Das war also der erste Kunde außerhalb Deutschlands, der sein Öl hier in Ezel gelagert hat. Mhm. Und mit diesen Verträgen hat IVG auf eigene Kosten dann 7 Kavernen gebaut. Das war so eine Entwicklung in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann hat sich in Deutschland ein Wandel ergeben, ein Umdenkprozess ist gestartet worden, und zwar hat der Bund sich überlegt, ob er diese Aufgabe der strategischen Erdölbevorratung überhaupt weiterführen soll. Denn in der gesamten Zeit ab Mitte der 70er Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts gab es nie einen echten Krisenfall. Es gab kleinere Ölkrisen, das ist richtig, Versorgungsschwierigkeiten und durch auch gewisse politische Veränderungen. Aber der Versorgungsfall, also die Notwendigkeit, diese strategische Erdölreserve im großen Umfang zu nutzen, ist nie eingetreten. Deswegen hat sich der Bund auch aus Finanzgründen überlegt, ob er das Öl nicht verkauft und die Bevorratung nicht einer anderen Organisation überträgt. Das ist möglich. Früher hat das Öl tatsächlich im Bund gehört. Ja. Der Bund hat es in den 70er Jahren gekauft und hier eingelagert. Verstanden. Also der Bund war Eigentümer des Öls. Und die Versuchung liegt natürlich nahe, sage ich mal, das Öl irgendwann mal wieder, wenn Geldnot herrscht, auch mal wieder zu verkaufen. Und das ist tatsächlich passiert. Ab 1997 wurde das Öl nach einem entsprechenden Beschluss der Bundesregierung verkauft und anschließend auch ausgelagert. Das letzte Öl hat also hier die Anlage 2001 verlassen, die letzten Öltropfen. Weil aber das Gesetz natürlich nach wie vor Bestand hat, der Energiebevorratung, hat der EBV dann dieses Öl substituiert. Er hat am Markt Öl gekauft und es hier in Ezel zum großen Teil auch wieder eingelagert, sodass also die Ölbevorratung nach wie vor Bestand hat. Nur die Organisation und die Verwaltung hat jetzt eine Körperschaft öffentlichen Rechts, der EBV, übernommen. Okay. Sie bauen jetzt aber heutzutage derzeit gerade eben, wir sind hier im Bohrturm, Sie bauen weiter Kavernen. Sind die dann schwerpunktmäßig für Gas oder für Öl gedacht oder beides? Schwerpunktmäßig für Gas. Wir setzen die Historie mal fort. Wir waren eben jetzt bei 40 Kavernen gewesen, 33 plus 7. Ja. Der Bund hatte das Öl verkauft und dann kam die Überlegung, was soll der Bund eigentlich mit einer Anlage, wenn er selbst kein Öl mehr hat? Folgerichtig hat der Bund dann entschieden, dann können wir die Anlage auch verkaufen. 18, ja. Ja. Und dieser Verkaufsprozess wurde dann relativ rasch initiiert. Es gab ein internationales Verkaufsverfahren, an dessen Ende die IVG als Sieger hervorgegangen ist, wenn man es mal so bezeichnen will. Die IVG hat ab 2005 dann diese Anlage übernommen, am 1. April des Jahres. Und das war im Grunde dann ein Glücksfall der Geschichte, muss man fast schon so sagen, dass ab dieser Zeit im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Gasmarktes eine rege Nachfrage nach Untertagespeicherhohlraum einsetzte. Mhm. Das hat also zur Folge gehabt, dass also sehr viele Gasversorgungsunternehmen nach und nach bei IVG angefragt haben, ob die Möglichkeit besteht, Gaskavernen zu mieten, Untertagehohlraum zu nutzen. Das hat dazu geführt, dass wir Ende 2005 ein Projekt initiiert haben, untersucht haben, inwieweit wir diese Anlage vergrößern können. Die Nachfrage wuchs und wuchs, sodass wir nach anfänglich 5, 10, 15 Kavernen dann irgendwann entschlossen haben, eine Serienproduktion von Kavernen hinzulegen. Die Voraussetzungen dafür waren sehr gut. Zum einen ist die Lagerstätte sehr gut geeignet. Sie hat also ein Erweiterungspotenzial. Das heißt, die Geologie, das Salz im Untergrund, hat die Qualität, dass man also noch mehr Kavernen bauen kann. Das ist eine Voraussetzung. Zum anderen ist die geografische Lage dieses Salzstockes hervorragend. Der liegt sehr nah an der Küste. Ja, ja. Zur Herstellung der Kavernen braucht man Wasser oder Seewasser in diesem Fall. Der Standort Ezel liegt ja etwa 20 Kilometer von der Küste entfernt. Wir sind über eine 25 Kilometer lange Pipeline mit der Küste verbunden. Zum einen mit dem Tanklager, der NWO, zum anderen eben aber auch mit einer Seewassereinnahmestation und einer Sohleeinleitstelle in die Nordsee. Diese Umstände haben praktisch es möglich gemacht, dass wir hier aufgrund der auch vorliegenden Genehmigungen sehr schnell mit diesem Projekt starten konnten. Zum anderen hatte der Bund in den 70er Jahren eine sehr leistungsfähige Solanlage, Übertageanlage hier errichtet, die das Ganze natürlich noch weiter fördert. Jetzt sollten wir mal kurz definieren, wie das Ganze technisch funktioniert. Wir haben schon Begriffe Sohle, Sohlbetrieb, Bohren, Seewasser, Wasser, Hohlraum, Untertage. Wir sollten jetzt mal kurz erklären. Also ich glaube, klar ist den Hörern mit Sicherheit, dass hier irgendwoher unterirdisch Hohlräume produziert werden, in die dann Öl und Gas eingelagert wird. Können wir nachher darüber reden, warum und ob das billiger ist als überirdisch oder was die Vorteile sind. Aber der Trick an der Sache ist ja eben der Prozess, eigentlich mit dem die Hohlräume erstellt werden. Richtig. Ist ja eigentlich der Clou. Ja. Vielleicht sollten wir da mal kurz drüber reden. Wir können dann nachher noch im Detail über die geologischen Aspekte davon reden. Ja, der Begriff Kaverne oder Hohlraum, unterirdischer Hohlraum im Salz, ist den meisten ja gar nicht so richtig griffig. Bei manchen besteht die Vorstellung, dass es also natürliche Hohlräume sind im Salz. Das ist also nicht so. Hier in Ezel gibt es einen Bergbaubetrieb. Das ist für Ostfriesland an für sich auch ungewöhnlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, dieser Zweig des Bergbaus heißt Sohlbergbau. Das heißt, wir nutzen das Wasser aus der Nordsee, um in dem Salzkörper, in dem Salzdiapir, der hier im ostfriesischen Untergrund sich befindet, um in diesem Salzkörper Hohlräume auszuspülen. Dafür nutzen wir das Seewasser aus der Nordsee. Das wird über Pumpen zum Betrieb Ezel geführt, wird über eine Hauptpumpstation auf Druck gebracht, über ein Feldleitungssystem zu den einzelnen Kavernenplätzen geführt und dann durch die Kavernenbohrung in den Untergrund gepresst. Und dieses Seewasser löst das Salz auf. Es entsteht Sohle, also gesättigtes Salzwasser. Und dieses Salzwasser wird im Gegenzug auszirkuliert und über Leitungen dann wieder zurück in die Nordsee gepumpt. Das heißt, der Bohrvorgang, wir können auf den Lifecycle sozusagen einer Kaverne eingehen. Ich denke, ganz am Anfang wird man aufgrund irgendwelcher geologischen Sondierungsmaßnahmen, können wir nachher noch drüber reden, erstmal feststellen, ob es geeignet ist, an der Stelle eine Kaverne zu bauen. Und dann wird wahrscheinlich erstmal ein Loch gebohrt. Richtig, also vom Grundsatz her brauchen Sie im Vorfeld natürlich erstmal die erforderlichen Genehmigungen. Ja gut, klar. Na, das ist ganz klar. Ja. Dann brauchen Sie natürlich die Voraussetzungen, darüber hatten wir eben schon gesprochen, Sie brauchen Salzstock, der geeignet ist, der ein entsprechendes Entwicklungs- und Erweiterungspotenzial hat. Das Salz muss eine bestimmte Qualität haben, der Salzstock muss in einer bestimmten Teufenlage liegen. Diese Voraussetzungen mal vorausgeschickt, fängt das Ganze mit Rechtserwerb an. Das Vorhandensein von geologischem Potenzial reicht ja nicht aus. Sie müssen auch die Rechte haben, an dem Standort was machen zu können. Hier in Ostfriesland gibt es den sogenannten Grundeigentümerbergbau. Das heißt, demjenigen, dem die Oberfläche gehört, gehört auch das Salz. Ah ja. Mhm. Also vor diesem Hintergrund müssen wir uns mit den Grundeigentümern auseinandersetzen. Wir müssen mit denen Verhandlungen führen, die Oberflächenrechte für das Verlegen von Pipelines besorgen und natürlich dann auch die Salzrechte besorgen. Ja. Und mit den Salzrechten, wenn wir die also dann überschrieben bekommen haben, können wir entsprechende Anträge stellen beim Landesbergamt, um entsprechende Anträge, weiterführende Anträge für den Platzbau, für das Bohren und für das Sohlen zu beantragen. Mhm. Das heißt, im Lifecycle ist es dann also so, dass wir zunächst einmal den Platz bauen. Wenn der Bohrplatz fertiggestellt ist, kommen Bohranlagen hier. Mit diesen Bohranlagen wird das Bohrloch gebohrt. Üblicherweise befindet sich unter einem Kavernenplatz auch direkt die Kaverne in etwa 1000 Meter Tiefe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über abgelenkte Bohrung eine Kaverne zu erstellen. Das heißt, dass also dann der Bohrplatz, der Kavernenkopf und die Achse der Kaverne unter Umständen bis zu 300 Meter auseinander liegen können. Das heißt, es wird also eine S-förmige Bohrspur abgeteuft, nicht vertikal nach unten, sondern S-förmig mit einem entsprechenden Horizontalversatz. Das ist eine Technik, die wir seit Mitte der 90er Jahre erfolgreich hier am Standort anwenden. Gibt es ja auch im Ölbohrbetrieb auf Plattformen, das auch eingesetzt wird. Bei der Erdöl- und Erdgasexploration wendet man vergleichbare Verfahren an. Ja. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir hier natürlich wesentlich größere Durchmesser bohren. Also das ist die technische Herausforderung, ist hier also wesentlich höher, weil wir zum Teil ja mit 30 bis 70 Zentimeter Durchmesser hier umgehen. Die Bohrungen haben ja teleskopartig mehrere Verrohrungen, das heißt eine äußere, größere Rohrtour, und nach innen zur Teufe hin werden diese Rohrtouren, die das Deckgebirge vor den Lagermedien schützen, immer geringer im Durchmesser. Das ist quasi die Stabilisierung des Untergrunds, durch den gebohrt wird. Ja, im Prinzip also, bei einem Tunnel die Auskleidung. Genau, also das Deckgebirge besteht ja hier in Ostfriesland nicht aus festem Gestein, sondern ist im Wesentlichen locker Gestein. Damit das Bohrloch beim Bohren nicht in das Bohrloch hineinfällt, werden Rohrtouren eingebaut und zum Gebirge hin zementiert. Die Kavernenbohrung hat zwei Funktionen. Zum einen das Bohrloch zu stabilisieren, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich auch, das Lagermedium von der Biosphäre zu isolieren. Also im Prinzip ist die Kavernenbohrung nichts anderes als eine mindestens zweifach verrohrte Pipeline, die zum Gebirge hin zementiert ist. Okay, ja. Eine vertikale Pipeline, das ist am anschaulichsten, glaube ich. Ja, und der Begriff Pipeline trifft es auch deshalb ganz gut, weil ja dann in der nächsten Phase des Lebenszykluses eben diese Solung, dieser Solprozess, das Ausspülen stattfindet. Genau. Also wenn sichergestellt ist, dass diese doppelte Verrohrung, die in den Untergrund führt, dicht ist und fest ist und die entsprechenden Erlaubnisse zum Aussohlen bestehen, dann wird in diese Bohrung eine Sohlrohrgarnitur eingebaut. Das sind also zwei Rohrstränge unterschiedlichen Durchmessers, die ineinander gebaut sind. Durch diese Rohrtouren kann man diesen Sohlprozess dann führen. Der Kavernenkopf ist oberirdisch mit Rohrleitungen verbunden für die verschiedenen Medien, die wir hier für den Sohlbetrieb brauchen. Das ist im Wesentlichen zunächst einmal das Seewasser für den Sohlprozess, die Sohle, die entsteht und abgeführt werden muss. Und wir brauchen noch eine dritte Leitung, das ist die sogenannte Blanket-Leitung. Wir brauchen noch ein Schutzmedium, mit dem wir das Herstellen der Kaverne steuern können. Okay. Und zwar dieses Blanket-Medium ist üblicherweise bei uns Rohöl. Rohöl ist deutlich leichter als Wasser oder Sohle und schwimmt von daher immer oberhalb der Sohle bzw. des Seewassers. Öl lässt sich nicht mit Wasser mischen, sodass wir da also eine hervorragende Trennung haben. Und mit diesem Blanket-Medium wird dann der Sohlprozess gesteuert. Die Hauptaufgabe des Blankets ist die sogenannte Salzschwebe, also die Schicht zwischen dem Salztop des Diapirs. Deckel? Praktisch der Decke, eine Art Decke, ja. Des Salzes und dem Kavernendach zu schützen. Das habe ich noch nicht verstanden. Also es entsteht ja einfach ein Hohlraum. Ja. Der sieht oben wahrscheinlich aus wie, hat halt eine an die Leitung angeschlossen, an die Pipeline, an das Bohrloch. Ja. Und Sie haben jetzt zwei Begriffe verwendet, irgendwie, die dann voneinander abgegrenzt waren, das habe ich nicht verstanden. So, fangen wir nochmal an. Ja. Also der Hohlraum selber im Endzustand ist ja ein zylindrischer, großer Hohlraum. Ja. Die Kavernen haben üblicherweise Durchmesser zwischen 40 oder bis zu 70 Metern und Höhen zwischen 300 und 500 Meter. Okay. Mhm. Bevor dieser Hohlraum entsteht, haben wir zunächst einmal im Salz ein offenes Bohrloch. Ja. Also vom Pipeline-Ende, Also diese Kavernenbohrung, die in Salz führt, bis zum Boden der späteren Kaverne ist ein Abstand von ursprünglich 600, 700 Metern. Mhm. Offenes Bohrloch. Und dieses offene Bohrloch, in diesem offenen Bohrloch findet der eigentliche Sohlprozess statt. Also die Kavernenbohrung geht etwa 100 bis 150 Meter in Salz hinein, wird dort zementiert. Unterhalb dieses Rohrschuhs, des sogenannten letzten zementierten Rohrschuhs, haben wir noch eine Bohrstrecke von 500 bis 600 Metern. Mhm. Und dieses offene Bohrloch, in diesem offenen Bohrloch findet dann im Salz der Sohlprozess statt. Das offene Bohrloch eben auch deshalb, weil es eben gerade nicht ausgekleidet wird. Nicht ausgekleidet. Genau, man will ja das Salz auflösen. Ja, okay. Deswegen ist am Anfang haben sie ja nur ein offenes Bohrloch. Ja. Mhm. Und in dieses offene Bohrloch baut man durch die Kavernenbohrung diese zwei Sohlstränge ein, unterschiedlichen Durchmessers. Und mit diesen beiden Sohlsträngen wird der Sohlprozess geführt. Durch den inneren Rohrstrang wird das Seewasser reingepumpt. Das Seewasser tritt dann aus in die offene Bohrung im Salz. Es wird Salz aufgelöst. Das heißt, das Bohrloch vergrößert sich mit der Zeit. Ja, es wächst eine kleine Kaverne heran. Und mit diesem Blanket-Medium, was ich vorhin ansprach, wird der Sohlprozess gesteuert. Je tiefer der Blanket-Spiegel ist, desto kleiner ist der sogenannte Sohlstoß, also der Bereich, der für den Sohlprozess benutzt werden kann. Und dadurch, dass man den Blanket-Spiegel variieren kann, kann man den Sohlprozess steuern. Mhm. Okay. Dieser Sohlprozess dauert üblicherweise 3 bis 3,5 Jahre, bis so eine Kaverne fertiggestellt ist. Man braucht ungefähr 7 bis 8 Kubikmeter Seewasser, um 1 Kubikmeter Salz aufzulösen. Also man kann sich vorstellen, dass man relativ viel Seewasser braucht, um so eine Kaverne herzustellen. Und über die Möglichkeiten des Versetzens dieser Sohlrohrtouren innerhalb dieses offenen Bereiches und der Lage dieses Blanket-Spiegels, also wo sich dieser Trennspiegel zwischen Öl und Wasser befindet, kann man die Hohlraumentwicklung steuern. Das ist das Prinzip. Wenn man steuern will, dann will ich auch messen, weil sonst kann ich nicht steuern. Genau. Wie kann ich sehen, welche Form der Hohlraum hat? Kann man da mit Ultraschall bzw. mit irgendwelchen... Genau, während des Sohlbetriebes wird die Kaverne natürlich regelmäßig vermessen. Vermessen mit sogenannten Sonarverfahren, also Ultraschall. Ist vollkommen richtig. Genau, ähnlich wie beim Schiff, das Echolot. Genau. So wird hier praktisch mit Ultraschallverfahren der Hohlraum vermessen. Das geschieht alle 100.000 Kubikmeter Hohlraumzuwachs spätestens. Um die Hohlraumentwicklung, so wie es geplant ist, letztendlich auch umzusetzen. Dabei wird der Sohlbetrieb angehalten, der Kavernenkopf wird oben geöffnet, es wird eine Winde aufgebaut, also eine Art Bohrturm, der die Sohlrohre aus der Kavernenbohrung ausbaut oder zumindest so weit anhebt, dass der Kavernenhohlraum verrohrungsfrei ist. Mhm. Und dann kommt eine Servicefirma mit diesen Echosonden und diese Echosonden werden per Kabel in die Kaverne hineingefahren. Okay. Mit dieser Echosonde kann man den Hohlraum vermessen. Das geschieht dadurch, dass man die Echosonde in einer bestimmten Teufe platziert. Diese Echosonde hat einen Drehkopf und alle 3 bis 5 Grad kann man also ein Echosignal aussenden zur Wand. Das Signal wird an der Wand reflektiert, an einem Empfänger in der Echosonde empfangen. Über die Laufzeit kann man die Entfernung bis zur Wand messen. Ja. Wenn das kreisförmig durchgeführt wird, kriegt man einen sogenannten Horizontalschnitt. Ja, und dann fahre ich rauf und runter. Richtig, dann fahrt man eine andere Teufenlage an, regelmäßig alle 5 bis 10 Meter. Und über diese Scheiben von Horizontalschnitten kann der Computer dann eine Hohlraumform ermitteln, entweder in einer Darstellung als Horizontalschnitt oder als Gittermodell. Und aus diesem Modell kann man natürlich dann Volumen und die Formen darstellen. Ja. Das heißt also, hier ist tatsächlich so, dass, Sie haben es jetzt ja erläutert, dass eine Sonde in das Loch eingebracht wird. Es gibt ja auch diese geologischen Untersuchungsverfahren, wo... glaube ich zumindest zu wissen, dass das so ist, wo von oben von verschiedenen Stellen aus Schallwellen mit großen Kompressoren oder Stampfern, Rüttlern in die Erde eingebracht werden und man stellt dann rundherum Mikrofone auf und kann dann aus dem reflektierten Signal irgendwie die Bodenbeschaffenheit und vielleicht auch die Steinart und so weiter erkunden. Das ist nicht das, was hier passiert. Nein, das ist nicht das, was hier passiert. Dieses Verfahren, die sogenannte Seismik, Oberflächenseismik, die wendet man an, um, sage ich mal, zum Beispiel Salzstöcke zu finden. Okay. Die Seismik wird auch angewandt, um Öl oder Erz oder sonst welche Lagerstätten. Also Seismik ist ein typisches Verfahren, was in der Exploration genutzt wird, um Lagerstätten zu finden. Und hier, setzen auch Sie hier ein, um Ihren Salzstock zu vermessen? Nein, nicht zu vermessen, sondern auch zu finden. Also ursprünglich, ja, gut, ja, in den 70er Jahren oder sogar in den 60er Jahren, wurde hier auch in Ezel eine sogenannte Oberflächenseismik durchgeführt, um überhaupt festzustellen, ob da ein Salzstock ist und welche Außenkontur er hat. Ja, also Seismik arbeitet im Prinzip mit Reflektoren im Untergrund. Das heißt, Gesteinsunterschiede zwischen weich und hart, sage ich mal. Dazu die Seismik. Und die Seismik, die Oberflächenseismik, ist nicht in der Lage, in den Salzstock hineinzugucken. Weil der Salzstock an sich schon so stark reflektiert. Man kriegt also nur die Oberfläche des Salzstockes, aber man kann nicht in den Salzstock hinein sehen. Das heißt, Sie haben aufgrund der seismischen Messungen in den 70er Jahren ein gutes Verständnis davon, wie groß das Ding prinzipiell ist. Ja, okay. Also die Salzstockkontur ist sehr gut bekannt. Der Salzstock Ezel hat etwa eine Ausdehnung von 10 bis 12 Kilometern in der Längsachse. Er ist also nicht rund, sondern ist ein längliches Gebilde und ist etwa 5 Kilometer in der Breite der Erstreckung. Die Salzbasis liegt in etwa 4.000 bis 5.000 Meter unter Gelände. Und dieses Salz ist im Laufe der geologischen Geschichte pilzförmig in jüngere Gesteinsschichten aufgestiegen und hat so eine große Salzblase gebildet. Mhm. Und diese Salzblase ist nicht homogen ausgebildet, weil diese Salzschichten im Untergrund, die vor 240 Millionen Jahren gebildet wurden, die sind also aus mehreren Lagen aufgebaut. Mehrere Zyklen, Salzzyklen, die durch Anhydrit, Ton und Kalisalz voneinander getrennt sind. Und beim Aufstieg in diese Salzblase haben sich diese Schichten vermischt. Das heißt, wir haben so eine Art Marmorkuchen im übertragenen Sinne hier in so einem Salzstock vertreten. Das heißt, die Schichten sind also stark gefaltet. Und wir sind natürlich im Kavernenbau daran interessiert, möglichst massive, mächtige Salzlagen mit homogenem Salz aufzufinden. Und das macht das Explorieren im Salz natürlich ein bisschen schwierig. Das Einfachste wäre natürlich zu bohren, aber das ist natürlich relativ teuer. Dann hat man einen geologischen Aufschluss. Aber wie gesagt, es kann durchaus passieren, dass wir auch ungeeignete Salzpartien anbohren oder Anhydrite, Kalisalz und so weiter. Das können wir für den Kavernenbau nicht gebrauchen. Und in diesem Fall wenden wir an anderes Verfahren ein, und zwar eine sogenannte EMR-Sonde, die in die Bohrung eingefahren werden kann. Also wenn das Bohrloch fertiggestellt ist und das offene Bohrloch im Salz besteht, können wir mit dieser EMR-Methode, elektromagnetische Radar, also Hochfrequenzmesstechnik, die Salzstrukturen aus dem Bohrloch heraus erkunden. Das heißt, bevor Sie dann den Sohlprozess starten, gucken Sie nochmal, ob das auch breit genug ist, um die Sohle. Genau, damit wir also diese schädlichen Partien nicht ansohlen, denn das führt zu unregelmäßiger Formentwicklung. Das wollen wir also hier beim Kavernenbau nicht haben. Die Kavernen müssen in einem sogenannten Aussohlrahmen, einer Aussohlgrenze hergestellt werden. Das ist ein virtueller Rahmen, der Zylinder quasi. Ein Zylinder, ein Außenzylinder, den man definiert, einen bestimmten Durchmesser hat und den man im Sohlprozess nicht überschreiten darf. Das ist eine rechtliche Geschichte. Das ist eine rechtliche Geschichte oder eine statische Geschichte, besser gesagt. Ja, das wird natürlich durch die Bergbehörde, die Aufsichtsbehörde vorgeschrieben. Und diesen Aussohlrahmen, diese Aussohlgrenzen dürfen wir im Sohlprozess nicht überschreiten. Damit die Stabilität des Gesamtgrunds nicht. Genau, damit die Stabilität im Salz durch die Kavernen, die hier entstehen, nicht gefährdet wird. Die haben also regelmäßige Abstände zueinander. Über den Daumen kann man sagen, dass zwischen den Kavernen immer eine Salzschicht, ein sogenannter Salzpfeiler von mindestens 200 Metern stehen bleiben muss, damit eben die Statik im Kavernenbau auch gewährleistet ist. Ja. Denn diese Kavernen sind ja für die Langzeitnutzung ausgelegt und auch nach einer Betriebsphase muss das ganze Grubengebäude, also der Hohlraum im Untergrund muss stabil bleiben. Das ist Voraussetzung, sonst würde uns die Bergbehörde den Kavernenbau gar nicht zulassen. Und Sie kriegen Ärger mit Ihren Anwohnern, weil oben da irgendwelche Gärten absinken und einfallen. Das kennt man ja durchaus aus den Medien, aus anderen Bergbaugebieten, dass dann mal irgendwo irgendwas einen halben Meter absinkt und die Häuser dann brechen und so. Ja, also das haben wir hier über dem Kavernenfeld nicht. Das ist im Kavernenbau auch nicht zu erwarten. Denn das Salz ist ein besonderer Stoff. Das Salz hat ja im Gegensatz zu anderen Festgesteinen Kristallstruktur. Ist also kein Sediment, sondern ist ein chemisches Produkt, das Kristallstruktur aufweist, von daher keine Porosität hat. Wenn Salz unter Druck und Temperatur gerät, ist es also in der Lage, umzukristallisieren, bruchlos umzukristallisieren, sodass also keine Risse und Hohlräume entstehen. Und nichtsdestotrotz, durch den Betrieb, Bergbau, ist immer mit gewissen Wirkungen auch über Tage verbunden. Das ist im Kavernenbau nicht anders. Auch hier ist es so, dass durch den Kavernenbau eine Wirkung auf die Oberfläche ausgelöst wird, dadurch, dass die Kavernen sehr langsam schrumpfen, das nennt man Konvergenz, und durch diesen Schrumpfungsprozess sinkt das Deckgebirge gleichmäßig, aber ganz langsam auch etwas nach. Also es stürzt nicht schlagartig ein, sondern es ist ein ganz, ganz langsamer Absenkungsprozess. Das ist ein ganz langsamer Absenkungsprozess, der auch nur direkt über dem Kavernenfeld stattfindet und sich entsprechend umlagert, so umlagert auch über das Deckgebirge, dass es also ganz geringe Senkungen gibt, die für die Oberflächen, Infrastruktur, Häuser und so weiter nicht gefährlich sind und auch zu keinen Gefährdungen führen. Wir haben, da gerade mal kurz zurückspulen, wir haben vorhin über die Vermessung der Kavernen geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Gesamtvolumen ja eigentlich auch damit ausrechnen könnte, dass man misst, wie viel Sohle aus dem Loch rausgespült wird und was da von der Salzkonzentration drin ist, weil damit weiß ich ja letztendlich das Volumen des abgebauten, abgesohlten Salzes. Ja, also der Kavernenbau wird natürlich durch verschiedene Messmethoden komplett überwacht. Einmal durch die Menge an Seewasser, das eingepumpt wird, über die Menge an Sohle, die rauskommt, das wird bilanziert. Man macht also fortlaufend täglich Analysen über die Sohle, die produziert wird, das Seewasser, was reingeht. Durch den Unterschied an Salzgehalt kann man so auch berechnen, welche Salzfracht ausgetragen wird. Auf diese Weise hat man also auch sehr, sehr guten Überblick, welches Volumen im Untergrund gesohlt wird. Ja. Einmal über die Messung selber über Tage und zum anderen über die chemische Bilanz, die man dann auch aufstellt. Ja. Wo wir gerade noch in der Erschließungs- und Solungsphase liegen, wollen Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wie man ein S bohrt, also wie ich den Bohrkopf A steuern kann, sodass er nicht nur gerade runterbohrt und B, wie ich dann auch, gleiche Frage wie vorhin, weiß, wo er dann letztendlich rauskommt. Ne? Steuern, Regeln, ich will ja immer ein Feedback haben, ob die Kurve, die ich einprogrammiere, auch dann tatsächlich so gebohrt wird. Ja, ich fange erstmal mit dem einfachen Fall der vertikalen Bohrung an. Ja. Da hilft uns ja die Schwerkraft. Genau. Im einfachsten Fall. Also üblicherweise ist es dann so, dass die Bohranlage im Rotary-Verfahren arbeitet. Das heißt, es gibt auf der Bohranlage einen sogenannten Drehtisch, mit dem der Bohrstrang in Rotation gebracht wird. Also nicht nur der Bohrkopf, sondern das ganze Gestänge. Der gesamte, Bohrstrang wird in Rotation versetzt. Unten am Bohrstrang ist ein Meißel angebracht und der Meißel bricht das Gebirge auf und bohrt das Bohrloch. Beim vertikalen Bohrverfahren ist das auch steuerbar. Man hat also auch zum Teil Messtechnik, die man dann entsprechend einbauen kann, oder man kann auch im Bohrverlauf durch Messungen, die man dann durchführt, wenn der Bohrstrang aus dem Bohrloch draußen ist, Messungen, das ist also für sich die alte Methode, Neigungsmessungen und Richtungsmessungen durch, man kann das Bohrloch auch vermessen. Also das ist, sagen wir mal, eine alte Technik, die wendet man heute nicht mehr an. Heute wendet man die Richtbohrtechnik an. Das ist ein besonderer Service, auch eine besondere Technik, die dahinter steht. Das sind also Bohrgestänge, die über einen sogenannten Bohrmotor verfügen. Und diese Serviceleistungen werden also von speziellen Firmen angeboten, die entsprechendes Personal haben, entsprechendes Know-how, um diese Geräte auch zu bedienen. Der Bohrmotor besteht aus einem geknickten Gehäuse, sodass man da also erstmal eine Winkelabweichung hat. Mhm. Und in dem Bohrmotor befindet sich eine spiralförmige Welle, die durch die Spülung angetrieben wird. Also das ist ähnlich wie beim Zahnarzt, dass man also den Bohrer in der Hand hält und nur vorne der Bohrkopf, der dreht sich. Und das ist hier beim Richtbohrenverfahren ähnlich. Also das Gestänge dreht sich da dann nicht mehr, weil das wäre ja mit der Biegung auch furchtbar. Genau, also es ist eine kleine Biegung, um gleich mal die Informationen wegzunehmen. Das sind also nur wenige Grad, die man einstellen kann, also im Bereich zwischen 0,5 und 3 Grad, sage ich mal, wo man diesen leichten Knick in diesem Bohrmotor einstellen kann. Aber wie gesagt, über diese Welle, der Strang selber wird also dann nicht gedreht beim Richtbohren, sondern der Meißel wird über diese Welle angetrieben und die Welle wiederum wird von der Spülung, die durch das Bohrgestänge gedrückt wird, in Rotation versetzt. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass die Spülung dazu dient, den rausgemeißelten Dreck wieder nach oben zu transportieren. Ja, die Spülung hat also hier zwei Funktionen. Einmal den Bohrmotor anzutreiben über diese spiralförmige Welle in dem Motorgehäuse. Und zum anderen, wenn dann die Spülung aus dem Meißel austritt, hat die Spülung die Funktion, einmal den Bohrkopf zu kühlen und dann natürlich das Bohrgut auszutragen über den Ringraum. Wird das Bohrgut, also das gelöste Gestein, dann mit der Spülung ausgetragen. Die Spülung wird dann über Tage gesäubert Die Gesteinsbestandteile werden abgefiltert, wenn man das mal so abgesiebt, und die Spülung wird dann praktisch in den Kreislauf zurückgeführt. Der Bohrmotor hat nicht nur eine Mechanik, also diese Welle, diese Antriebswelle, sondern er hat natürlich auch eine Sensorik eingebaut. Mhm. Diese Sensorik ist nichts anderes als ein Sender, ein Schallsender. Aber sie haben natürlich auch, um überhaupt was senden zu können, müssen sie erstmal Messinstrumente haben. Also dieser Bohrmotor hat auch ein Neigungsmesser und einen Kompass eingebaut, einen Gyro, also einen Kreiselkompass. Und diese Daten, Neigung und Richtung, werden über die Spülung noch über Tage gefördert. Also dieser Sender überträgt die Messsignale vom Kompass und der Neigungsmessung, überträgt er ein Schallsignal. Die Schallsignale werden an die Spülung abgegeben. Die Spülung trägt diese Schallsignale nach oben. Ah, okay. Und oben am Spülungsauslauf ist wieder ein Empfängerteil, der praktische Schallimpulse empfängt und dann wieder zurückverwandelt in digitale Informationen. Witzig. Ja, das ist also hochkompliziert im Grunde. Ja. Eine ausgeklügelte Technik, die da angewandt wird, die aber sehr gut funktioniert. Wir sind also mit dieser Technik in der Lage, in einem Landekreis von 10 Meter Durchmesser quasi punktgenau da zu landen, wo wir hinwollen. Und das über eine Strecke von immerhin 1700 Metern. Das ist praktisch häufig unsere Endhäufe der Bohrung. Ja. Das heißt, über diese Strecke nutzen wir häufig diese Richtbohrtechnik, um punktgenau am Landepunkt anzukommen. Das heißt, Sie können auch von einem Bohrturmstandort, wenn man so will, von einem Bohrplatz aus potenziell mehrere Kavernen bohren. Ja, das ist ja das Verfahren, was wir in der Projektentwicklung seit einigen Jahren hier anwenden, dass wir also nicht Einzelplätze haben. Ja. Unter jedem Kavernenkopf befindet sich auch eine Kaverne, sondern durch die Richtbohrtechnik, durch das abgelenkte Bohren, bauen wir über Tage sogenannte Verteilerplätze. Das sind also große Bohrplätze, auf denen bis zu 7 Kavernenköpfe stehen können. 7 deshalb, dass man eine Bohrung im Zentrum hat, eine quasi vertikale Bohrung im Zentrum, und 6 Bohrungen darum herum. Also die Kavernenköpfe stehen alle auf einem Platz mit einem Abstand von 35 Metern zueinander in zwei Reihen üblicherweise. Und die Bohrungen liegen dann in einem hexagonalen Raster um diese zentrale Bohrung herum. Der Begriff Kavernenkopf, der kommt ja eigentlich zum Einsatz, wenn die Kaverne fertig ist. Oder ist das auch schon die Bezeichnung für den Standplatz des Bohrturms dann? Nee, ne? Das ist die Installation der fertigen Kaverne. Richtig, also wenn das Bohrloch abgebohrt ist und die Geologie als für den Kavernenbau geeignet festgestellt ist, dann wird die Bohranlage abgebaut. Anschließend wird der Kavernenkopf aufgebaut. Der Kavernenkopf ist nichts anderes als ein Verteiler, wenn man so will. Denn durch die Kavernenbohrung werden ja unterschiedliche Medien transportiert. Im Sohlprozess ist es, wie gesagt, das Seewasser, was rein muss, die Sohle, die raus muss, und wir haben noch das Blanket-Medium. Also wir haben mit 3 Flüssigkeiten zu tun. Die müssen natürlich aus dieser Pipeline, aus dieser vertikalen Pipeline mit den verschiedenen Ringräumen aufgeteilt werden, wieder in einzelne Pipelines, die dann vom Kavernenkopf zur Betriebsanlage geführt wird. Ja? Und dieser Kavernenkopf ist im Grunde nichts anderes als eine Art Sammler, der praktisch diese 3 Medien zusammenführt und sie unterschiedlichen Ringräumen zuweist. Üblicherweise sieht der Kavernenkopf aus wie so eine Installation von 2 bis 3 Metern Höhe, die dann mit diesen, zum einen die Rohrtouren aufnimmt, da sind also dann Rohrhänger drin in diesem Kavernenkopf. Und über den Kavernenkopf sind dann Zuleitungen, die dann zu diesen Ringräumen führen. Ja, das heißt also, ich habe da vorhin wahrscheinlich nicht ganz präzise formuliert, als ich das Wort Betrieb genannt habe, weil es gibt ja zum einen den Sohlbetrieb zur Herstellung der Kaverne und später dann aber auch den Speicherbetrieb. Dankeschön. Und das heißt also, der Kavernenkopf spielt dann auch da eine Rolle, weil er wahrscheinlich dann dafür zuständig ist, das Öl bzw. das Gas darunter zu pumpen. Genau, also auch im späteren Speicherbetrieb nutzt man diesen Kavernenkopf weiter. Die Installation, die Rohrführung werden ein bisschen modifiziert, ja, aber im Prinzip ist die Funktion dieselbe. Es werden also unterschiedliche Medien über Ringräume nach unten geführt. Und beim Ölbetrieb ist es dann so, dass wir im Wesentlichen mit Öl und mit auch Frischwasser und Sohle zu tun haben. Also diese beiden Medien werden umgegangen. Der Ein- und Auslagerprinzip ist nichts anderes, dass man das physikalische Urrohrprinzip anwendet. Man tauscht also 2 Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte gegeneinander aus. Das Öl ist immer leichter als die Sohle oder als das Seewasser. Wenn man also eine Ölkaverne füllen will, macht man es üblicherweise so, dass man über den Ringraum der Bohrung das Öl in den Untergrund pumpt, in die Kaverne hinein, und über die Befüllrohrtour, die in einer Kaverne eingebaut ist, bis zum Boden der Kaverne, wird dann die Sohle aus der Kaverne ausgetragen. Das heißt also, es gibt eigentlich, ja klar, ich wollte gerade sagen, naive Vorstellung, wenn der Sohlprozess fertig ist, wird die Sohle rausgepumpt und da drin ist dann Luft. Nein, und, keine Luft. Genau. Das heißt, sie ersetzen quasi die Sohle direkt durch Öl. So und wenn es. Sie das Öl da rauspumpen, weil der Kunde Öl haben will, dann wird das wieder durch Wasser, richtig, was er dann zur Sohle wird. Seewasser genau wieder reingepumpt. Das Seewasser sättigt sich wieder auf. Es entsteht Sohle. Und das Öl wird dann durch den Ringraum wieder ausgelagert. Und warum hat man nie diese Phase, wo nur Luft drin ist? Aus Stabilitätsgründen? Oder wäre das einfach aufwendiger? Nein, also der Sohlprozess wird ja mit Flüssigkeiten, klar, Seewasser und Sohle durchgeführt. Das heißt, die Kaverne ist immer mit Flüssigkeit gefüllt. Ich könnte ja abpumpen. Da müssten Sie Druckluft reinpressen über den Ringraum. In der Kaverne ist keine Pumpe drin. Die Kaverne ist ein Hohlraum. Ja. Der, in dem also nur Rohre. Ja, man könnte es ja von oben raussaugen, aber ich habe keine Ahnung natürlich über die Mechanik. Das ist auch schwierig. Ja, ja. Sie müssen immer damit rechnen, so eine hydrostatische Säule, die hat ordentlich Gewicht. Da müssten Sie also sehr kräftige Pumpen durch diese dünne Bohrung erstmal einführen in die Kaverne. Nein, also das ist ja viel einfacher. Das Prinzip ist wirklich Verdrängen von Flüssigkeiten gegeneinander, eine leichte Flüssigkeit gegen eine schwere. Ja. Und das kann man relativ einfach von Übertage machen mit entsprechenden Pumpen, die dann diesen Pumpendruck aufbringen. Dann pumpt man die Medien in die Kaverne rein und tauscht eine Flüssigkeit gegen die andere aus. Wenn ich da jetzt das Öl rauspumpe und wieder durch Wasser, sprich werdende Sohle, ersetze, dann wächst die Kaverne ja weiter. Das ist vollkommen richtig. Durch jeden, wie wir sagen, jeden Ölumschlag wird das Kavernenvolumen größer. Aber dadurch, dass das Seewasser unten eingepresst wird und das Öl langsam nach oben aufsteigt, wird der Hohlraum von unten nach oben langsam nachgesohlt. Die Hohlraumvergrößerung ist relativ gering, aber sie ist da. Und deswegen kann man solche Rohölumschläge auch nicht beliebig oft machen. Mhm. Also sollte der Fall oder der Nutzungswunsch da sein, eine Kaverne öfters umzuschlagen, ich sage mal öfters als 5-6 Mal, muss man sich im Prinzip überlegen, dass man statt des Seewassers Sohle nimmt. Wenn man Sohle reinpumpt, ist die so von vornherein gesättigt. Und es findet keine Nachsohlung statt. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man da Seewasser reinpumpt und das nicht wieder entnimmt, dann wird es ja relativ schnell gesättigt und es wird wirklich nur ein kleines bisschen. Ja. Kann man das quantifizieren? Wie das viel? Kann man natürlich quantifizieren. Ich sagte ja vorhin, diese einfache Daumenregel, dass man etwa 7-8 Kubikmeter Seewasser braucht, um 1 Kubikmeter Salz zu lösen. Also vor dem Hintergrund kann man das ganz gut quantifizieren. Durch einen Vollumschlag einer Kaverne wächst das Kavernenvolumen um etwa 12-13% als Daumenregel. Oh, das ist doch signifikant. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, ich hätte es mir ausrechnen können. Deswegen hat man also auch eine begrenzte Umschlagshäufigkeiten beim Ölumschlag. Deswegen werden Kavernen ja üblicherweise auch für die Langzeitlagerung genutzt. Ja. Jetzt auf das Beispiel Bund zurückzukommen. Der Bund hat seinerzeit 25 Jahre das Öl eingelagert gehabt und da ist nichts passiert. Also quasi kein Ölumschlag. Ja. Wo wir gerade noch über langfristig reden, da wäre es natürlich hilfreich, wenn dann aus der Kaverne auch nichts rausläuft. Also die sollte ja dicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das durch die Tatsache, dass es sich um eine Kristallstruktur handelt, kein Problem ist. Ja. Also ich sagte vorhin, Salz ist ein ganz besonderer Stoff. Salz hat Kristallstruktur, es ist ein chemisches Sediment und hat keine Porosität und ist eben in der Lage, sich umzukristallisieren unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen. Ja. Das heißt, wenn Sie beim Erstellen der Kaverne nicht in ein Nicht-Salzgebiet sohlen, dann passiert auch nichts. Das ist ausgeschlossen. Wir sohlen nur im Salz. Ja gut, okay, das bedingt sich selber. Ja, aber Sie könnten ja irgendwas anbohren, was kein Salz ist. Oder durch das Sohlen an den Rand eines Nichts, also irgendwo hört das Salz hier auf und dann sohlen Sie und dann haben Sie da... Das ist ausgeschlossen. Also bevor wir den Sohlprozess starten, wie gesagt, die Untersuchungen im Salz, diese sogenannten EMR-Messungen, diese Hochfrequenzradar-Messungen, wir stellen also sicher, und das muss sichergestellt sein, das verlangt die Behörde, dass wir sogenanntes sohlfähiges Salz haben und auch, dass die Umgebung um das Salz, die Kaverne herum, auch aus Salz besteht und auch entsprechend stabil ist. Das Ganze müssen wir nachweisen durch Teste, durch Dichtheitsteste und natürlich durch die geologische Exploration, die im Vorfeld stattfindet. Also wir haben eine sehr gute Kenntnis über die geologische Situation im Untergrund. Anders dürften wir gar nicht sohlen. Eben, das wollte ich ja sagen. Also Wenn sie nicht in einen Bereich sohlen, der quasi nicht funktioniert, dann ist es dicht. Und diese Tatsache stellen sie durch die vorigen Untersuchungen eben genau. sicher. Genau. Wir müssen es im Vorfeld schon nachweisen. Das ist also Nachweispflicht unsererseits, dass wir gegenüber der Zulassungsbehörde nachweisen, dass wir also wirklich im Salz uns befinden. Aushohlgrenzen hatte ich vorhin schon erwähnt. Wir müssen innerhalb dieser Aushohlgrenzen bleiben, damit diese Überraschungen eben von vornherein ausgeschlossen sind. Sonst wird uns gar keine Ausholerlaubnis erteilt. Ganz am Anfang haben Sie erwähnt, dass eine Umrüstung stattfindet von Ölkaverne auf Gaskaverne. Nein. Und wir haben gerade über so ein paar Dinge geredet, nämlich dass zum Beispiel einfach durch Reinpumpen des Öls natürlich der Unterschied dann, dass die Sohle rausgepresst wird. Wie funktioniert das Ganze bei Gas und was hat es mit dieser Umrüstung auf sich? Also der Herstellungsprozess zwischen Öl- und Gaskaverne ist erstmal vom Prinzip gleich. Mhm. Sie haben dann am Ende einen Hohlraum mit einer bestimmten Dimension, der muss also innerhalb dieser Aushohlgrenzen bleiben. Und er hat ein bestimmtes Volumen, üblicherweise bei uns zwischen 500 und sagen wir mal 700.000 Kubikmeter. Und dann, je nach Nutzung, wird die Kaverne dann entsprechend komplettiert, so nennen wir das. Für den Ölbetrieb werden Ölverrohrungen eingebaut. Wenn die Kaverne umgerüstet wird auf Gas, dann haben wir ein Verfahren, das wir Umrüstung nennen. Die Kaverne wird also von einer Flüssigkeitskaverne auf eine Gaskaverne umgerüstet. Bevor das passiert, wird zunächst einmal überprüft, dass die bestehende Verrohrung von der Oberfläche bis ins Salz hinein gasdicht ist. Das heißt, die Bohrung selber muss schon mal einen Nachweis erbringen, dass sie gasdicht ist und auch die Dichtheit des Rohrs und des Zementes zum Gebirge, dass da also kein Gasverlust eintreten kann. Wie macht man das? Druckbeaufschlagung, gucken, ob der konstant bleibt. Es wird also mit Stickstoff, indem man diese Bohrung mit Stickstoff beaufschlagt und auch den Rohrschuh, also den Übergang zwischen dem Ende dieses Rohrs, dieser Kavernenverrohrung zum Salzgebirge hin, diesen Übergang prüft man also auch, indem man also bis in diesen Bereich einen Stickstoff in die Bohrung hineinpresst und einen bestimmten Testdruck bringt, die Bohrung überwacht über einen Zeitraum und dann über mathematische Verfahren ausrechnet, dass also keine Verluste auftreten. Wenn dieser Test positiv abgeschlossen ist, dann fängt man mit den eigentlichen Umrüstarbeiten an. In die Bohrung wird noch eine zusätzliche gasdichte Rohrtour eingebaut mit einem Packersystem unten. Und diese Rohrtour wird auch verschweißt ausgeführt, sodass wir also auch über Verschraubungen der Rohre diese Leckagemöglichkeiten ausschließen. Man hat also einen geschlossenen, geschweißten neuen Strang vom Kaverndach bis an die Erdoberfläche. Mhm. Dieser zusätzliche Strang wird hinterher nach dem Einbau auch nochmal auf Dichtheit überprüft. Und erst dann, wenn das gewährleistet ist, dann wird der Sohleentleerungskopf aufgebaut. Mhm. Das heißt, der Sohlkopf wird umgebaut. Es wird eine weitere dünne Rohrtour in die Kaverne eingebaut. Die Rohrtour reicht dann bis auf den Boden der bis dahin noch Sohle gefüllten Kaverne hinunter. Und dann wird der Sohle-Entleerungskopf angeschlossen an das Gassystem. Man hat also dann im Vorfeld auch die Gasleitung zum Betrieb gelegt, zu der Gasprozessanlage. Und dann fängt man mit der sogenannten Gaserstbefüllung an. Das heißt, man presst über diese Rohrleitung oder das Gas wird über diese Rohrleitung zum Kavernenkopf geführt. Mit dem hohen Druck, dass das Gas hat, wird die Sohle aus der Kaverne rausgedrückt. Das Gas kommt also über diesen Ringraum der Bohrung in die Kaverne hinein und drückt den Sohlespiegel langsam von oben nach unten runter. Ah, das fängt oben Sohle, an, das ist natürlich leichter. Und die Sohle wird praktisch dann unten durch diesen Sohleentleerungsstrang nach über Tage gedrückt. Also auch wieder ein Verdrängungsprinzip. Ja. Gas gegen Sohle. Ja. Also das Ganze, wie gesagt, Befüllen, Entleeren geschieht immer mit Druck von über Tage. Bei der Gaserstbefüllung wird also Gas mit Druck in die Kaverne hineingepresst und die Sohle wird über den Sohleentleerungsstrang vom Sumpf der Kaverne bis über Tage gefördert. Und das Gas, das Sie speichern, ist gasförmig und nicht flüssig? Das Gas ist immer gasförmig. Wir machen also keine Flüssiggaslagerung. Das geht aus physikalischen Gründen nicht. Flüssiggas muss gekühlt werden. Unsere Kavernen im Untergrund haben eine ziemlich hohe Temperatur. Das Gebirge hat eine Temperatur von 50 bis 60 Grad im Untergrund. Und das kalte Flüssiggas und das warme Gebirge, die vertragen sich nicht, sprichwörtlich gesprochen. Das würde also, sag mal, dann doch zu Schäden führen und das Ganze ist also physikalisch nicht umsetzbar. Sie haben gerade explizit den Begriff Gaserstbefüllung erwähnt. Wie unterscheidet sich das dann vom späteren Betrieb? Ja, die Gaskaverne ist am Ende der Gaserstbefüllung komplett mit Gas gefüllt Und der letzte Schritt dieser Umrüstung ist dann, diesen Sohleentleerungsstrang aus der gasgefüllten Kaverne unter Druck wieder rauszubauen. Das geschieht mit einer sogenannten Snubbing Unit. Das ist eine Hochdruckschleuse, die auf dem Kavernenkopf aufgebaut wird. Eine lange Hochdruckschleuse. Und mit dieser Hochdruckschleuse zieht man dann Rohr für Rohr wieder aus der Kaverne raus. Warum kann es nicht drin bleiben? Weil in Deutschland eine Pflicht besteht, in eine Gaskavernenbohrung ein sogenanntes Untertagesicherheitsventil einzubauen. Und wenn in der Bohrung ein Strang eingebaut wäre, könnte man dieses Ventil nicht einbauen. Ah ja, okay. Also ein Gasbetrieb mit eingebauter Rohrtour ist in Deutschland verboten. Mhm. Vor dem Hintergrund muss man also diesen Sohleentleerungsstrang ausbauen, um dieses Ventil installieren zu können. Der andere Hintergrund ist natürlich, dass Sie, wenn Sie zwei noch einen Rohrstrang drin hätten, natürlich auch Einschränkungen, was die Förderrate angeht, hätten. Okay. Ja, man will also einen freien Durchgang haben, großmöglichen Durchgang durch die Kavernenbohrung, um die Kavernen also auch mit hohen Raten befüllen und auch entleeren zu können. Mhm. Und dieses Ventil sitzt quasi unten, also am Dach der Kaverne, unten am Bohrloch? Nein. Bei unseren Kavernen ist es so, das handelt sich um ein Klappenventil, das in einer Teufe von 15 bis 20 Meter unter Gelände eingebaut ist. Ja. Da gibt es eine sogenannte USAV-Sektion, also ein Einbauteil, was in dieser gasdichten Vorrohrung drin ist. Und da ist dieses Untertagesicherheitsventil eingebaut. Das ist ein Klappenventil, das automatisch schließt. Dieses Ventil steht unter konstantem Federdruck, wird also dann unter Federdruck oder gegen den Federdruck offen gehalten. Und sobald, sagen wir mal, eine Unterbrechung dieses Federdrucks da ist, schließt die Klappe automatisch mit dem Federdruck. Also sprich, man braucht Energie, um es zu öffnen und der Default-Fall ist, fällt zu. Genau. Wie die Bremse beim Zug. Genau. Ja. Genau. Das ist also ein automatisch schließendes Ventil, das unter Federdruck geschlossen wird. Und das, blöde Frage, warum hat man so ein Ventil nicht einfach an der Erdoberfläche? Ich meine, es ist eine Vorschrift, verstehe ich schon. Es ist eine Vorschrift und die soll natürlich der Sicherheit dienen. Und die Sicherheit wird natürlich ganz groß geschrieben und möglicherweise kennen Sie aus anderen Anlagen die Forderung, dass solche Anlagen, die also, sag mal, Sabotage oder Unfall gefährdet sind, dass sie eine großmögliche Sicherheit aufweisen müssen. Und hier ist es eben so, auch bei Kavernen untersucht man natürlich Störfälle und der größte anzunehmende Unfall wäre hier, dass also ein Flugzeug oder eine Sprengung oben am Kavernenkopf ansetzt, den Kopf wegreißt und dann will man natürlich dieses Ventil geschützt im Untergrund unterbringen und deswegen liegt das also in einer Teufel von 15 bis 20 Metern. Deswegen auch in dieser Teufel, weil man es dann zu Servicezwecken natürlich auch einfacher ausbauen kann, als wenn es in 1000 Meter Tiefe installiert ist. Ja. Dann müsste man mit entsprechenden Fanggeräten unten einfahren und wenn man dann 15 Meter arbeitet, ist es immer einfacher, als wenn man 1000 Meter arbeitet. Ja. Gerade wenn man noch an abgelenkte Bohrungen denkt. Ja. Okay, und wie gehe ich vor, wenn ich das Gas wieder raushaben will? Ja, nach der Gaserstbefüllung wird erstmal der normale Gasbetriebskopf aufgebaut. Mhm, okay. Das ist erstmal die Voraussetzung. Und dann kann man in den regulären Gasbetrieb übergehen. Und dann ist es ein relativ einfaches Prinzip der Gasspeicherung. Das ist genauso wie mit der Gasflasche zu Hause am Gasherd. Wenn man die Gasflasche befüllt, füllt man die Flasche mit hohem Druck auf. Das ist hier nicht anders. Wir haben Obertage Gasanlagen, da sind Kompressoren aufgebaut, die dann das Gas von Leitungsdruck 70, 80 Bar bis auf 200 Bar verdichten können. Ah, ja. Und mit diesem hohen Druck fährt man in die Kavernen rein, füllt die Kaverne quasi auf unter hohem Druck. Und anschließend, wenn man das Gas wieder gebrauchen möchte, macht man das Ventil am Kopf auf und das Gas strömt unter hohem Druck wieder raus. Und wird verteilt über die Prozessanlage. Da wird dann wieder gereinigt, Wärme erwärmt, Druck reduziert und getrocknet. Das ist also der Lauf dann in der Gasprozessanlage, bevor das Gas wieder in die Pipeline zurückgeht. Das zeigt auch, dass meine Befürchtung vorhin, wo ich gesagt habe, die Phase, wo quasi nur Luft drin ist, macht man aus Stabilitätsgründen nicht. Ist ja Unsinn. Wenn ich das Gas rausnehme, dann habe ich ja Luft, also Gas natürlich, aber halt nichts Stabiles in der Kaverne drin. Ja, genau. Bei Gasbetrieb, das sollte man auch noch erwähnen, ist es erforderlich, dass man immer einen Mindestdruck in der Kaverne, also Methangas in der Kaverne behält. Das ist der sogenannte Minimaldruck. Der ist erforderlich, um die Stabilität auch im Untergrund wieder zu gewährleisten. Okay. Mhm. Die Kavernen werden also nie unter atmosphärischen Bedingungen gefahren. Mhm. Eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ist die nach der Explosionsgefahr. Das Gas ist ja ganz offensichtlich brennbar, Öl auch, aber braucht natürlich viel mehr Initialenergie, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Gas müsste doch relativ leicht entzündbar sein. Das heißt, da wird es entsprechende Sicherheitsvorkehrungen geben, dass da nicht spontan eine Kaverne explodiert. Nein, also das kann nicht passieren. Bei Gas, also Methan, wir reden ja über Erdgas, Methan, da Da gibt es auch sogenannte Explosions-, eine untere und eine obere Explosionsgrenze. Ach, mit das, Luftdurchmischung dann. Exakt. Mhm. Also um, damit das überhaupt explodieren kann, brauchen Sie Sauerstoff oder Luft. Richtig, ja. Und solange Sie nur Methan haben, 100% Methan, keine Luft, kann erstmal gar nichts passieren. Also die Kavernen selber sind gar nicht, überhaupt nicht gefährdet. Es kann gar nicht zu einer Explosion kommen, weil der Sauerstoff fehlt. Wenn, dann wird es quasi oben so abfackeln. Richtig. Interessant oder gefährlich, muss man in diesem Zusammenhang sagen, wird es erst dann, wenn tatsächlich Leckagen auftreten, also das Gas mit Luft oder Sauerstoff in Verbindung kommt und dann noch ein Zündfunke dazukommt. Das ist jetzt die andere Voraussetzung. Dann kann das erst zur Explosion kommen. Und die Obertageanlagen sind so ausgestattet, dass sie mit der entsprechenden Sensorik ausgestattet sind. Gasmessgeräte, Geräuschmessgeräte. Sie haben an allen Ecken und Enden, an jedem Ventil, haben sie Steuerungselemente, die funktionieren müssen. Sobald da ein Fehler auftritt, wird das also automatisch an die Messwarte gemeldet. Selbst wenn diese Meldung, sage ich mal, fehlschlagen sollte, Sie haben eine entsprechende Sensorik, die vor Ort in der Anlage die Anlage in einen sicheren Zustand fährt, das heißt, die Schieber fahren zu. Sollte es dennoch zu einem Brand oder zu einer Verpuffung kommen, sind diese Anlagen auch alle mit Feuerlöscheinrichtungen, automatisch agierenden Feuerlöscheinrichtungen ausgestattet. Das sind zum Teil CO2-Löscher oder Wassersprinkleranlagen, die dann sofort auslösen und dann diese Verpuffung, sagen wir mal, zum Stillstand bringen oder den Brand zum Brandlöschen. Ich meine, das ist ja die gleiche Problematik, die bei allen Gaspipelines und allen Gasinstallationen in jedem Wohnhaus letztendlich irgendwo zum Einsatz kommt. Ja, und das ist noch gefährlicher. Also diese Anlagen. Da gibt es keine Überwachungseinrichtung. Da gibt es keine Überwachungseinrichtung. Genau. Exakt. Also hier diese Anlagen sind quasi, werden mannlos gefahren. Das ist also auch ganz wichtig. Da entsteht auch mal der Eindruck, wenn hier mal was passiert, dass da Leute unbedingt schnell raus müssen. Das ist ja im Regelfall nicht so. Die Leute müssen natürlich raus, aber üblicherweise arbeiten keine Leute in diesen Gasprozessanlagen. Die sind, werden mannlos ferngesteuert. Ja. Ja. Und mit dieser Überwachungstechnik betrieben und überwacht. Ja, die Frage, ob sowas schon mal explodiert ist, schon mal gebrannt hat, die erübrigt sich, weil das hätte ich mit Sicherheit in der Tagesschau mitbekommen. Und das war nicht der Fall. Ja. Ja. Ist interessant, im Prinzip die physikalischen Prozesse, Solung, Verdrängung verschiedener Medien, die sind ja eigentlich relativ trivial. Die kann wahrscheinlich jeder Zehntklässler mit ein bisschen Physikinteresse ausrechnen. Das Spannende ist dann wieder, wie in so vielen Fällen, die großtechnische praktische Umsetzung. Ne? Genau, das ist unser eben Know-how. Deswegen arbeiten hier auch so viele Fachleute und Ingenieure. Die Prinzipien, die physikalischen und chemischen Prinzipien sind ganz einfach, nur es muss eben großtechnisch umgesetzt werden. Das macht das Know-how aus. Die Kavernen müssen, wie gesagt, in bestimmten Grenzen entwickelt werden. Sie müssen überwacht werden, ständig überwacht werden und betrieben werden. Und da steckt das Know-how drin, da steckt ja auch eine ganze Menge Überwachungsleistung drin in den ganzen Prozessen. Und das ist das, was eben die Qualifikation dieses Betriebes ausmacht. Mhm. Gibt es aber im Prinzip auch an anderen Standorten in Deutschland wahrscheinlich nicht, oder? Doch, also Kavernen gibt es mittlerweile, gerade im norddeutschen Raum, eine ganze Menge, bedingt dadurch, dass ganz Norddeutschland unterlegt ist mit Salz. Mhm. Und diese Salzdiapire an verschiedenen Stellen in Deutschland eben relativ nah an die Oberflächen, an die Oberfläche kommen und bei entsprechender Teufenlage und Eignung dann auch solche Kavernenprojekte umgesetzt werden. Das ist hier in Norddeutschland an verschiedenen Stellen der Fall. Mhm. Werden Kavernen auch noch zur Speicherung von anderen Dingen außer Öl und Gas eingesetzt? Ja, Kavernen werden an für sich weiter auch genutzt für die Lagerung von Produkten. Also man kann auch Benzin und Flugzeugtreibstoff in Kavernen lagern, das ist möglich. Man kann zum Teil auch Ethylengas, also chemische Gase, die Prozessgase auch in Kavernen speichern. Eine weitere Perspektive ist natürlich auch, insbesondere wenn wir an die Energieversorgung in der Zukunft nachdenken, man kann natürlich auch Wasserstoff in Kavernen einlagern. Strom wäre praktisch. Ja, das ist ja praktisch, ja, Strom wäre praktisch, aber das über Wasserstoff ist es ja praktisch eine Lagerung von einem Energiestoff. Man kann also über Windkraft kann man Strom generieren. Diesen Strom kann man nutzen, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff könnte man dann in Kavernen speichern. Ja. Der Begriff Kaverne an sich, ich meine, zumindest im Englischen, Cavern, ne? Das ist ja, hat ja nichts damit zu tun. Das ist ein Hohlraum. Dass es, genau, eben. Einfacher Hohlraum, der überall sein kann. Genau, also die Tatsache, dass Sie hier das durch Solungsprozesse im Salz machen, müssen wir es eigentlich als Salz, Das ist eine Salzkaverne. Salzkaverne, Um korrekt zu sagen. Ja, okay. Salzkaverne. Mhm. Ja, künstlich angelegte Salzkavernen, Hohlräume im Untergrund, im geologischen Untergrund. Mhm. Und jetzt vielleicht noch eine blöde Frage zum Schluss. Naiv gedacht stelle ich mir vor, es ist viel einfacher, irgendwo einen Tank hinzustellen und den mit Öl zu befüllen, statt sich mit all dieser Technik und Thematik, die wir jetzt diskutiert haben, diese Dinger da im Salz zu bauen. Ganz offensichtlich ist es nicht so, weil sonst würden sie das hier nicht machen. Warum macht man das im Untergrund in Kavernen und nicht einfach in Tanks oberirdisch? Ist das auch wieder das Sicherheitsargument? Ja, Tanks oberirdisch, bei Öl- und Erdölprodukten macht man es ja. Ja. Na, da gibt es entsprechende Tanks auch über Tage. Nur man muss sich die Relation mal vor Augen führen. Ein üblicher Tank in einem Tanklager hat eine, also ein großer Tank hat ein Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmetern. Ja. Unsere Kavernen haben mindestens das Fünffache. Ja, zwei Öltanker. Ich meine, da kann man sich vorstellen, wenn die irgendwo rumstehen. Ja, also sag mal, um zwei Öltanker in einem Tanklager unterzubringen, brauchen Sie also fünf große Tanks oberirdisch. Also Sie haben natürlich einen ganz anderen Platzbedarf. Sie haben natürlich auch das Umweltproblem im gewissen Sinne, Gefährdungspotenzial bei Sabotage. Das haben Sie bei der Kaverne nicht. Also Sie können wesentlich größere Mengen gefahrlos, umweltfreundlich im Untergrund speichern. Mhm. Das ist der sehr große Unterschied. Bei Gas ist es ja noch ganz anders. Gas oberirdisch zu speichern, da haben Sie das Gefährdungspotenzial, da haben Sie direkt den Kontakt zur Luft. Mit zur Luft. Und wenn da mal ein kleines Leck ist und Sie haben unglückliche Umstände mit dem Funken, dann haben Sie gleich die Explosion. Der andere Aspekt ist natürlich, große Mengen oberirdisch unterzubringen beim Gas. Es gibt Gasometer, die arbeiten aber im Millibar-Bereich. Wir arbeiten hier bei 200 Bar. Also das Volumen wird im Grunde, dadurch, dass wir noch ein Kissengas haben, also ein Restgas, ich sagte vorhin, wir müssen einen gewissen Minimaldruck halten, das wird als sogenanntes Kissengas deklariert. Nichtsdestotrotz haben wir einen Arbeitsbereich in der Kaverne vom Minimaldruck bis zum Maximaldruck von meistens über 100 Bar. Mhm. Das heißt also, das Hundertfache des Kavernenvolumens wird gespeichert in der Kaverne. Also Sie können oberirdisch solche großen Tanks gefahrlos nicht installieren. Sie brauchen eine Riesenfläche mit einem sehr großen Gefährdungspotenzial. Ja, Öl wie Gas. Ja, und der andere Vorteil ist natürlich wahrscheinlich auch der, dass man einfach, also ich meine, wenn Sie jetzt hier da halb Norddeutschland mit Tanks zupflastern würden, da hätten Sie mit Sicherheit Ärger mit allen möglichen Anwohnern und das kommt hinzu. Sieht hässlich aus. Und auch so die Verfügbarkeit des Gases. Gerade bei Gas ist es so, dass das Gas unter hohem Druck natürlich mit sehr hohen Raten aus der Bohrung entnommen werden kann. Sie haben also eine wesentlich höhere Verfügbarkeit des Gases, als wenn Sie oberirdisch im Millibar-Bereich arbeiten. Ja, klar. Mit begrenzten Volumina. Ja. Und das ist der Hintergrund, weshalb hier in Norddeutschland auch eine ganze Reihe von Gaskavernenprojekten im Salz umgesetzt werden, um eben Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um eben auf wechselnden Bedarf sehr rasch reagieren zu können. Ja. Und die Tatsache, dass es gerade in Norddeutschland eben so viele Unternehmungen dieser Art gibt, ist, dass es sich eben, ja, dass es möglich ist, direkt die Leitungen vom Ölterminal in Wilhelmshaven direkt quasi in die Kaverne zu bauen. Ja, der Vorteil ist natürlich, das Ganze läuft umweltfreundlich ab. Wir haben also keine Übergabestation. Das Öl kommt vom Schiff in das Tanklager und vom Tanklager haben wir praktisch keine Übergabestation mehr. Das heißt, das Öl wird im geschlossenen System vom Tanklager bis in zur Kaverne verpumpt. Es gibt also keine Leckagen und keine Übergabepunkte, wo Rohrleitungen oder sowas geöffnet sind. Bei der Ein- und Auslagerung sind wir also ständig im geschlossenen System. Bei Gas ist es ähnlich. Auch da kommt das Gas über Pipelines in die Prozessanlage hinein. Es wird auf Druck gebracht in die Kavernen rein und bei der Ausspeisung wird eben unter hohem Druck auch wieder ausgespeist. Das Ganze auch wieder übergangslos. Es ist also ein ständig geschlossener Kreislauf, der in diesem Transportweg eingehalten wird. Ja. Okay, gut. Damit sind wir jetzt durch unseren geplanten Teil durch. Vielen Dank unserem Gast Hans Schweinsberg. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und hier hatten wir irgendwie kein vernünftiges Ade und Dankeschön mehr aufgenommen, daher das etwas seltsame Ende. Ich bedanke mich bei Hans-Joachim Schweinsberg, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir haben uns dann noch kurz den ein oder anderen Bohrturm angeguckt, aber da war nicht mehr besonders viel aufzunehmen, was man ohne daneben zu stehen sinnvoll hätte beschreiben können. Deshalb haben wir das nicht mehr in die Episode mit reingenommen. Ja, wie üblich, danke fürs Zuhören, danke fürs Runterladen und bis zum nächsten Mal. Ciao. wind uphill all the way. Yeah, even to the very end. Must I keep on climbing the whole long day? Dawn to dusk and on again. Don't you know I need some place for solace? Some place I can catch my breath along this long, long, long, long road. Long, long, long, long road. Will there be any others out among the miles? Oh, where would I could call my friend? Yeah, will they share the toil for just a little while? And all my company depend. Don't you know I need Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom PodSafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau. All the questions have an answer, then at last all the storms of disillusion fade away. Where I'm standing, it's a long, long road. Does it wind uphill all the way? It's a long road.